Telekom, Doppelfernsprechkabine, Schönheinstraße 7, Höhe Zickenplatz an Radio Aporé. Zu meinen derzeitigen Beschädigungen gehört eine unten links fehlende Scheibe, die hier anscheinend säuberlich entfernt wurde, sowie etwas Laub, das sich hier vor der Fernsprechkabine niedergelassen hat. Ansonsten hier in der Schönlandstraße alles relativ ruhig. Einige Menschen, die sich auf dem Weg zur Arbeit befinden und ein gegenüber der Fernsprechkabine aufbauender kleiner Biomarktstand auf dem Zickenplatz. Ja, ansonsten hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.